Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Koreas, Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte die Architekturakademie Paekdusan, die in Muster und Vorbild im Bereich Konstruktion verwandelt wurde. Im Juli des Vorjahres hatte er bei der Besichtigung der Architekturakademie Paekdusan darauf hingewiesen, die Akademie in Muster und Vorbild im Bereich Konstruktion umzuwandeln. Danach hatte er mehrmals die Entwürfe für die Umgestaltung des Inneren begutachtet und alle Fragen über die Bauarbeit für die Modernisierung der Akademie gelöst. Als er erfuhr, dass die Architekturakademie Paekdusan herrlich rekonstruiert worden sei, schenkte er jüngst der Akademie moderne Projektierungsmittel. Im Erziehungskabinett für die revolutionären Tätigkeiten der Staatsführer Koreas und dem Traditionskabinett betrachtete Kim Jong-un die historischen Materialien und Gegenstände, die von den Verdiensten vom Genossen Kim Jong-il um die Entwicklung der koreanischen Architektur zeugten und blickte dabei voller Rührung auf die stolze Geschichte der Architekturakademie Paekdusan zurück. Er begab sich an mehrere Orte, wie die Ausstellung der wissenschaftlich-technischen Erfolge in Architektur, das Forschungskabinett für Konstruktion, das Archiv der Bauentwürfe, das Studienkabinett für Informationen und Daten und den Innenhof und informierte sich dabei ausführlich über die Modernisierung und die aktuelle Arbeit der Akademie. Er betonte, in der Vergangenheit hätten die Konstrukteure, Architekten und Forscher der Akademie bei wichtigen Bauprojekten die von der Partei gestellten Konstruktionsaufgaben ausgezeichnet erfüllt und zahlreiche architektonische Meisterwerke, die als Staatsschätze gelten, auf dem höchsten Niveau geschaffen. Die Architekturakademie Paekdusan sei ein leistungsfähiges und vertrauenswürdiges Architektenkollektiv und ein Muster und Vorbild der Architektureinheiten im Land. Nachdem er sich mit den technischen Besonderheiten und Funktionen des großen Zeilendruckers und des komplexen Druckers, die sich die Akademie neu beschaffen hatte, gründlich vertraut machte, sagte er, dass man sich auch bei der Schaffung der modernen Architektur an die Weltspitze stellen könne, erst wenn im Bereich Architektur die entwickelten wissenschaftlich-technischen Erfolge entsprechend den realen Verhältnissen des Landes umfangreich eingeführt werden. Er betonte, dass die Architekturakademie Paekdusan eine sehr wichtige Mission habe und stellte die Aufgaben, die die Akademie als Richtschnur für ihre Arbeit betrachten soll. Kim Jong-un hob hervor, dass die Partei die Architekturakademie Paekdusan großes Vertrauen und große Erwartung entgegenbringe, äußerte die Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre, Konstrukteure, Architekten und Forscher auch künftig ihre schwere und ehrenvolle Mission und Pflicht treu erfüllen werden und ließ sich dann mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen. Bei der Besichtigung der Architekturakademie wurde er vom Abteilungsleiter für Architekturkonstruktion beim Komitee für Staatsangelegenheiten der TVIAK, Ma Won-Sun, begleitet.